Deutschlandfunk Kultur Interview. Ein interessantes Experiment zieht eine Praxisbilanz. Mein Grundeinkommen, das läuft seit etwa 4 Jahren. Ein Verein sammelt Spenden und verlost. Jeder kann sich bewerben. Und wer gewinnt, der bekommt ein Jahr lang monatlich 1.000 Euro und zwar ohne Bedingungen. Mehr als 120.000 Menschen haben dafür gespendet und damit bislang mehr als 270 von diesen Einjahresgrundeinkommen möglich gemacht. Klingt auf jeden Fall gut, aber was zeigt dieses Experiment? Gibt das Aussagen? Hat das Aussagekraft? Das frage ich einen Menschen, der es sich ausgedacht hat und der jetzt in Buchform auch erste Bilanz zieht, Michael Bohmeier. Hallo, herzlich willkommen. Hi, hallo. Warum sind Sie persönlich überzeugt von diesem bedingungslosen Grundeinkommen? Das waren Sie vorher ja vermutlich auch. Warum haben Sie gesagt, ich will das unbedingt in der Praxis ausprobieren? Nee, ganz anders. Ich bin überhaupt gar nicht überzeugt davon. Also ich habe so die Ahnung, dass es keine schlechte Idee sein könnte. Es löste irgendwas in mir aus, schon immer. Ich fand es schon immer spannend. Aber ich hatte dann mal eine Zeit oder habe immer noch so ein eigener Art Grundeinkommen aus einer Firmenbeteiligung, die ich habe. Ich kriege also ein bisschen Geld jeden Monat, ohne dass ich da was dafür tun muss. Das hatte mein Leben so dolle auf den Kopf gestellt, dass ich dachte, vielleicht ist da was dran an der Idee, aber von mir auf andere zu schließen wäre dumm und deswegen habe ich 2014 angefangen, im Internet Geld zu sammeln und es einfach zu verschenken, ohne Gegenleistung. Seitdem haben über 270 Menschen so ein Grundeinkommen bekommen und es mehren sich die Indizien, dass die Idee nicht nur keine schlechte ist, sondern tatsächlich sehr positive Effekte auf die Gesellschaft haben könnte. Mir ist klar, dass das immer noch nicht wissenschaftlich ist, ja, was wir da tun und soll es auch erstmal nicht sein, aber es gibt viele spannende Hinweise, dass das was verändern könnte. Auf die kommen wir auf jeden Fall noch, aber erstmal noch die Frage, nach dem Nachhaltigen des Ganzen. Es ist ja begrenzt für ein Jahr. Das heißt, im Prinzip wird da jemand für ein Jahr lang kriegt diesen extra Zuschuss. Ist das nicht etwas, was dann irgendwie danach wieder verpufft ist? Ja, das dachte ich auch immer. Und das waren mit die spannendsten Begegnungen mit den Menschen, die schon mittlerweile 3 Jahre nicht mehr dieses Grundeinkommen kriegen. Und die berichten uns, dass es immer noch nachwirkt. Dass das eine ganz besondere Erfahrung war für die und sie immer noch verändert. Oft wird gesagt, na, das ist doch dann wie so ein Lottogewinn. Na, aber das ist es eben nicht. Muss man nichts dafür geben, also kein Loskaufen, sondern man kriegt es tatsächlich einfach von einer anonymen Menge von Menschen. Dann kriegt man es in Schüben ausgezahlt, also nicht 12.000 Euro auf einmal, sondern 1.000 Euro jeden Monat. Das gibt so eine Art Kontinuität. Und dann haben wir im Großen und Ganzen festgestellt, dass es eben gar nicht so sehr um dieses Geld dabei geht, sondern um die Tatsache, dass es bedingungslos ist. Das verändert was bei den Leuten und das Geld hilft natürlich an einigen Stellen, aber es geht eher um die Sicherheit und dieses Zutrauen, was das Grundeinkommen vermittelt. Jetzt gibt es sicher ganz viele unterschiedliche individuelle Erfahrungen, aber Sie haben gesagt, es verändert die Menschen. Wie hat es denn, wenn man so einen Trend absehen kann, die Sie jetzt besucht haben und sich angeschaut haben danach, wie hat es die verändert? Also wir haben in dem Buch an ganz vielen Geschichten, an 24 völlig unterschiedlichen Geschichten von arm bis reich, von Baby bis Rentner nachgezeichnet, was wir das Grundeinkommensgefühl nennen. Und da ist zunächst erstmal wichtig, dass die Leute so ein Gefühl von Zutrauen verspüren. Also du musst dich zu diesem Geld verhalten, ja. Also du kannst es verprassen, weitergeben, investieren, aber du musst irgendwas damit machen. Da entwickelt sich eine neue Form von Eigenverantwortung, weil du was tun musst damit. Und das traut dir so eine anonyme Masse zu. Und das ist ganz spannend, dass die Leute das erstmal benutzen, um sich wirklich zu fragen, was kann ich, was will ich? Die stellen ihren Job in Frage, ihre Ehe in Frage, ihr ganzes Dasein. Viele strampeln sich erstmal frei. Dann merken sie, nur freistrampeln ist es nicht. Man muss auch die Freiheit aushalten. Es ist nämlich gar nicht so leicht, alle möglich oder viel mehr Möglichkeiten zu haben, sondern man hat eben doch nur ein Leben. Dann entwickeln sie einen neuen Tatendrang. Sie lernen oftmals, sich besser um sich selbst zu sorgen. Also alle berichten eigentlich, dass sie besser schlafen, egal ob sie nun vorher bewusste Existenzängste hatten oder nicht. Sie arbeiten dann tatsächlich mehr, aber mit weniger Stress. Viele machen sich selbstständig, weil sie mit der neuen Sicherheit im Rücken und sei es auch nur eine gefühlte, weil 12.000 Euro ist jetzt auch nicht so viel, aber es geht ja ganz oft um die gefühlte Sicherheit. Mit der im Rücken gründen sie was Neues. Und dann entwickelt sich tatsächlich so etwas wie ein neues Gemeinschaftsgefühl bei den Leuten. Und das finde ich ganz spannend, auch aus politischer Sicht. Also sie arbeiten mehr, das ist ja immer so ein Vorwurf sonst, dass man dadurch faul wird, dass man nichts mehr macht. Ich habe vorhin auf der Internetseite auch so ein paar Beispiele gelesen, wo immer wieder auftauchte, ich will erst mal reisen. Ich meine, nichts gegen Reisen, wunderbare Sache. Aber gab es auch das, dass Leute gesagt haben, hey, ich mache damit jetzt einfach was Schönes für mich? Ja, na klar. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Erfahrung. Also am Anfang gönnen sich oft die Leute das nicht richtig, weil sie denken, oh Gott, jetzt muss ich damit was Sinnvolles anstellen. Und irgendwann sagen ihnen dann Freunde, ey, gönn dir doch mal was. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Leute Reisen machen. Dann ist es so, dass sich der Langzeit-Multijobber, der immer prekär war, sich jetzt mal im KDW einen Hummer kauft tatsächlich. Und solche Sachen, die aber auch, da geht es eben nicht wirklich um die verkonsumierte Ware. Also einer hat sich zum Beispiel in seinem Wohnzimmer eine Vitrine gebaut aus den Konsumartikeln und Konzertkarten, die er sich gekauft hat. Das war aber für den emotional eine total wichtige Sache, weil der in prekär beschäftigt ist und endlich mal Teilhabe spüren konnte und da einen totalen Stolz mit verbunden hat. Aber darüber dann auch gemerkt hat, Moment mal, jetzt konnte ich mir 5-mal diese Konzertkarten kaufen. Die machen ja auch nicht viel glücklicher. Und so ein bisschen ja, reflektiert, weil er plötzlich konsumieren konnte, reflektieren darüber konnte und gemerkt hat, es geht gar nicht so viel ums Haben, sondern vielleicht auch ein bisschen ums Sein im Leben. Und das ist eine Erfahrung, die alle teilen, dass sie selbstreflektierter, selbstbewusster werden und irgendwie sich mehr die Frage stellen, was ist das für eine Welt und was für einer will ich da drin sein? Um das weiterzudenken und ja, vielleicht auch diese politische Idee weiterzubringen, bräuchte es natürlich irgendwie nochmal einen längeren Versuch, oder? Das ist ja trotzdem eben auf ein Jahr begrenzt. Das kann man ja nicht ewig nur so weitermachen. Das heißt, es bräuchte nochmal eine genauere Untersuchung des Ganzen. Ja, natürlich. Also einen absoluten Grundeinkommensskeptiker wird unser Buch nicht überzeugen. Das ist auch nicht mein Anspruch. Ich möchte niemanden und kann auch niemanden überzeugen. Aber ich möchte dazu einladen, mal neu auf diese Dinge zu blicken. Also bei uns geht es darum, dass wir echt ein Ding mit Geld am Laufen haben in dieser Gesellschaft. Da ist ganz viel Schuld, Scham, Angst, Neid. Wir haben einen komischen Blick auf Erwerbsarbeit. Wir haben einen komischen Blick auf, wie der Sozialstaat sein sollte. Und all diese Glaubenssätze, die da dahinter stecken, die versuchen wir in diesem Buch ganz liebevoll und auch selbstkritisch auseinanderzunehmen. Und ich möchte Leute einladen, echt sich mal inspirieren zu lassen, vielleicht Dinge neu zu betrachten. Und trotzdem geht es natürlich am Ende um harte Zahlen und Fakten beim Grundeinkommen. Nur die Debatte ist bisher so, dass wir fast nur über die Zahlen und die Krankenversicherung und die Steuern reden. Aber der große Effekt kommt gar nicht vom Geld, das haben wir festgestellt, sondern die Wirkung entfaltet eben diese Bedingungslosigkeit. Und die muss nicht mal viel kosten, die muss nur politisch gewollt sein. Und im nächsten Schritt wollen wir aber natürlich mit unserem Verein das mit Fakten untermauern. Und es soll in diesem Jahr ein Pilotprojekt geben, das wir starten, was von 2 Forschungsinstituten begleitet wird, auch über einen längeren Zeitraum. Und dann wissen wir wieder ein bisschen mehr. Michael Bohmeier über sein Gesellschaftsexperiment Mein Grundeinkommen. Danke Ihnen für den Besuch. Danke.